Davor liegt eine Geisterstadt, da leben all die Großen drin. Mal reden sie, mal schweigen sie, abends grillen sie und saufen. Ab und an erklingt ein Lied, fremd wie das von Josephine. Josephine. Wie oft hab ich schon angeklopft, kann's schon nicht mehr zählen. Doch der Typ bei dem Tor, der meinte nur, was du auch sagst, ist nur Gerede. Mein Zelt hier vor dem Tor hat Löcher nach und nach. So lange hocke, warte ich schon hier auf Josephine. Mal schweigen, auch das ließ sich machen. Nur dabei sein, ja, das möchte ich schon.